WDR 5. Neugier genügt. Elzach in Südbaden. Die kleine Schwarzwaldgemeinde hat sich rausgeputzt. Ein Weltcuprennen der Paracycler findet hier statt. Sportliche Kulisse für die Spitzenklasse der Handbiker. Auch die anderen Paracycling-Disziplinen sind vertreten. Überall Rollstuhlfahrer, Techniker, Helfer mit Käppi des Internationalen Radsportverbandes. Noch sind kaum Zuschauer da. This week is very special because it's such a different course. Erklärt uns der Manager, der die Startrampe gerade absperren lässt. The time trial is uphill, which is not always normal. Diese Woche ist sehr speziell. Der Rennkurs geht hier über die Berge. Das ist nicht so ein normaler Kurs. Unten im Dorf ist der kurventechnisch ziemlich schwierig. Einige Sportler kommen extra zum Zeitfahren hierher, um sich für die WM in Notville vorzubereiten. Viele Athleten sind nicht gekommen, weil das wirklich sehr kurz ist vor der Weltmeisterschaft. Ich finde, das ist trotzdem ein gutes Training, mental und alles. Auch wenn ich jetzt körperlich nicht die ganz volle Leistung geben konnte, bin ich sehr froh, hier zu sein, weil da kann man sich schon mal in die Stimmung tun und spüren ein bisschen, wie es dann sein wird in einer Woche. Silke Pan hat sich frühmorgens auf den Straßen schon mit ihrem Handbike warm gefahren. Sie prägt sich gleich die Strecke genau ein, merkt sich Kurven und gefährliche Ecken. Profisportlerin eben. Mit eiserner Disziplin. Ja, ich finde, das ist ein bisschen wie eine Generalprobe. Und ich behalte auch im Kopf, dass ich normalerweise nächste Woche körperlich noch ein Stück besser drauf sein sollte. Die sommerliche Hitze brennt auf dem Asphalt. Das wird hart für jeden hier. Besonders die Radsportler, die nur wenige Zentimeter über dem Boden ausgestreckt im Handbike liegen. Manche der Fahrer in den Kategorien sagen, das ist zu anstrengend. Wir nehmen diese Information dann in die Wertung fürs nächste Jahr. Die Hitze macht mir schon zu schaffen. Ich finde, es ist schwieriger, wenn es extrem heiß ist und der Hals dann so trocken ist und der Kopf brüht. Ich hab's lieber ein bisschen frischer. Die Wettkämpfe laufen eher mittelprächtig für Silke Pan. Im Zeitfahren und Straßenrennen fährt sie immerhin einen dritten Platz ein. Hauptsache Podiumsplatz, sagt sie. Sonst ist man ein Niemand im Profisport. Award Ceremony of the UCI Paracycling Road World Cup. The medal will be presented by Roland TB. Nature of the city of Elzach. In der aktuellen Rennsaison hat die zierliche Sportlerin, die seit 10 Jahren im Rollstuhl sitzt, viel erreicht und erfolgreich erkämpft. 13 Goldmedaillen, 4 Silber, 4 Bronze. Da kann man auch mal seine Kräfte schonen und sich Zeit für Spazierfahrten mit dem Hund nehmen. In 5 Tagen geht sie bei der Weltmeisterschaft der Paracycler in der Schweiz an den Start. Sportlicher Höhepunkt jedes Jahr für alle Athleten. Ich bin schon ein paar Tage vorher dort. Direkt von hier fahre ich nach Notville. Und damit ich mir auch gut die Strecken angucken kann und auch gut einschätzen kann, auf welchen Kettenblättern ich fahre, welchen Gang ich nehme und alle diese Feinheiten, dass ich das richtig im Kopf habe. Spätsommerzeit. Die ersten kühlen Tage kündigen den Wetterwechsel an. Meine Reporterkollegin Maria Fremmer und ich sind mit Silke Pan zum Skypen verabredet. So oft kann man sich nicht sehen. Die vielbeschäftigte Athletin lebt im Rhonetal in der Nähe von Lausanne. Nach Deutschland kommt sie nur selten, obwohl sie hier geboren ist. Aber wir möchten natürlich wissen, wie es ihr zwischen den Wettkämpfen geht, was das Training macht, die Vorbereitung auf die Paralympics im nächsten Jahr. Ja, hallo Maria. Hallo Silke, jetzt versuche ich mal gerade meine Kamera wieder anzumachen. Siehst du mich? Ah, mache ich jetzt auch gleich, ja, warte. Es dauert, bis Bild und Ton endlich da sind. Silke Pan sieht vergnügt aus auf dem Laptop-Bildschirm. Ihre dunklen, verwuschelten Haare hat sie locker auf dem Kopf zusammengesteckt. Ein Stirnband bändigt die Lockenpracht. Maria Fremmer fragt in der Zwischenzeit, ob Silke eigentlich sowas wie Wettkampffieber hat. Ich versuche einfach und sag mir, okay, für diese Zeit, jetzt wie der Wettkampf dauert, muss ich alles geben. Ich muss jetzt 100% konzentriert sein, ich muss die Augen offen haben, 360 Grad um mich herum, ich muss alles sehen, ich muss alles hören, ich darf keinen Fehler machen. Und das ist ein bisschen eine andere Einstellung, wie wenn man beim Training ein bisschen mehr Zeit hat und die schönen Bäume anschauen kann. 2012 ist Silke Pan als Handbikerin in den Profisport eingestiegen. Wenn ich da an der Startlinie stehe, dann denke ich nicht an, was ich morgen kochen werde und an welche Strümpfe ich heute Abend anziehe. Da denke ich nur an eine Sache, an den Wettkampf, an wie ich starte, dass ich keine Karambolage mache, auf alles einfach. Ihr Mann Didier ist als Mentalcoach, Spezialtechniker, Privatmanager und Reiseorganisator immer dabei. Und neuerdings eben auch der Hund Jim. Sie lacht, als sie das sagt. Ein kleiner Rennzirkus. 20, 30 Mal im Jahr startet sie bei internationalen Rennen, fährt durchtrainiert und ehrgeizig Marathon, Meisterschaften, Europacups, Bergrennen und 2013 sogar schon Weltbestzeit. Zu Hause ist kaum noch Platz für die vielen Medaillen, scherzt sie. Beim nachmittäglichen Skype-Geplauder kommt die Frage auf, was sie als Handbikerin eigentlich im Winter macht, wenn es draußen ungemütlich und frostig wird. Naja, wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist, dann kann ich nur ganz kurz draußen trainieren, weil ich sonst Frostbeulen bekomme an den Füßen, die jetzt schon angefangen haben, ehrlich gesagt. Silke Pan liebt die Trainingsarbeit draußen, das sagt sie oft. Es gibt ihr ein beglückendes Gefühl von grenzenloser Freiheit und Selbstvergessenheit, fernab aller Zwänge und Regelwerke des Profiradsports. In diesem Moment vergesse ich die Behinderung, in dem Moment vergesse ich den Rollstuhl, da bin ich einfach mit dem Handbike und fahre immer schneller und spüre den Wind. Und das sind so Momente, wo ich mit der Natur und meiner Seele zusammen bin, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann auch wieder was leisten und der jetzt nicht mehr wie einfach nur auf diesem Rollstuhl sitzt und den ich mitschleppen muss. Silke Pan ist im französischen Teil der Schweiz aufgewachsen. Deutsch ist für sie wie eine bewusst gedachte Fremdsprache. Französisch perlt ihre Stimme wie zarte Champagnerbläschen. Schon als Kind will Silke Artistin werden. Trampolin, Tanz, Turmspringen, Geräteturnen, das alles macht ihr Riesenspaß. Sie will hoch hinaus. Hartes Training wird Teil ihres Lebens. Ein Artistendiplom krönt schließlich ihren Wunschtraum als Zirkusprinzessin. Zusammen mit ihrem späteren Mann Didier treten sie erfolgreich als Akrobatenduo auf, werden umjubelt. In ganz Europa begeistern sie die Zuschauer mit ihren wagemutigen Trapeznummern und Clownerien. Im Zirkus, in Freizeitparks, im Varieté. Aber ein tragischer Unfall verändert das Leben auf einen Schlag. Für beide. Wochenlang liegt die schwer verletzte Artistin in der Klinik. Schädel und Wirbelsäule sind mehrfach gebrochen. Sie ist vom Trapez herunter auf den Betonboden gestürzt. Monate dauert die anschließende Reha im Schweizer Notwil, einer der weltbesten Paraplegiker- und Reha-Kliniken. Nach Notwil wird Silke später als Profisportlerin zurückkehren. Mühsam, zäh und mit eiserner Disziplin, wie sie es auf der Artistenschule gelernt hat, kämpft sie sich in ein halbwegs normales Leben zurück. Von nun an ein Leben im Rollstuhl. Aber ihr Kampfesgeist, ihr sportlicher Ehrgeiz werden wieder wach. Noch in der Klinik macht sie ein Physiotherapeut mit dem Sportgerät Handbike vertraut. Ihre jahrelang antrainierte Muskelkraft in den Armen macht es ihr leicht, damit klarzukommen. Das ist wie ein Sechser im Lotto, eine Schicksalsfügung für sie. Die Erinnerung, wie ihr das Fahren im Liegebike Überlebenskraft und neuen Lebensmut zurückgegeben hat, macht sie heute noch froh. Es gibt mir das Gefühl, meinen Körper wieder lebendig zu spüren. Nach dem Unfall hatte ich wirklich das Gefühl, dass mein Körper wie so eine Stoffpuppe war, die mir nicht mehr gehörte und ich wusste irgendwie gar nichts mehr damit anzufangen. Und seitdem ich jetzt wieder intensiver Sport mache, habe ich mich versöhnen können mit diesem Körper, wenn man so will. Und kann jetzt wieder das Gefühl haben, mich auch gut zu fühlen in meinem Körper. Notwil. ein kleiner Ort im Nordwesten der Schweiz. Heute sind alle Kuhwiesen rund um die Klinik als Parkplätze abgesperrt. Für die Weltmeisterschaft werden massenhaft Zuschauer erwartet. Es ist gar nicht so einfach, einen guten Platz an der Rennstrecke zu ergattern. Maria Fremmer bahnt sich mit ihrem Rollstuhl einen Weg durch die Absperrungen. Ja, die ganz Mutigen, die können da im Tandem mitspringen. Und es gibt auch Rollstuhlfahrer, die diesem Hobby frönen. Die Spitzenklasse der besten internationalen Radsportathleten im Behindertensport wird hier in Nottwil 5 Tage gegeneinander antreten. Die ersten Rennen sind schon früh für 9 Uhr angesetzt. Zeitfahren. 2 Runden, 14 Kilometer über leichte Bergstrecke. Silke Pahn hat die Startnummer 451 und geht für Deutschland ins Rennen. Und wir wissen, es kommt auf jede Sekunde, auf jeden Sekundenbruchteil an. Und am Start wartet mit Silke Pahn eine weitere deutsche Athletin. Auch sie zählt zu den Favoritinnen in dieser Kategorie der Damen BH4. Die Bergstrecke hat's in sich. Beim Straßenrennen fahren die Athleten die große Runde über steile Höhen und die enge Dorfdurchfahrt. Wir sind die Rennstrecke schon mal abgefahren mit dem Auto. Extrem abschüssige Straße, die Straßenschilder und Laternenpfosten dick mit Strohballen oder Schaumstoffmatten ummantelt. Die Handbike-Profis donnern mit bis zu 70 Stundenkilometer hier runter, erzählt uns der Streckenarzt. Die hohe Geschwindigkeit beim Straßenrennen erlaubt keinen Fehler. Eine der engen Haarnadelkurven nicht im richtigen Winkel anfahren oder in dem Moment in den falschen Gang schalten und man fliegt raus. Silke Pahn und auch Christiane Repfe. Sekunde für Sekunde kämpft sich Silke Pahn mit ihrem Handbike nach vorn und fährt als Zweite durchs Ziel. In second place and winner of the silver medal, Silke Pahn from Germany. Voller Stolz sitzt Silke Pahn in ihrem leichten Sportlerrollstuhl auf dem Siegerpodest. Sehr aufrecht, keine Spur von Erschöpfung. Ihre Silbermedaille baumelt auf dem weißen Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Eine Weltklasse-Athletin und Ausnahmesportlerin, die große Träume hat. Wenn man sein Ziel erreicht hat, dann ist das eine innere Befriedigung. Dann gibt einem das eine gewisse innere Kraft, weil man denkt, ja, jetzt habe ich etwas geschafft. Fühlt man sich ein kleines bisschen stärker, um für die nächsten Ziele zu arbeiten. Für die Paralympics in Rio wird die Weltklassefahrerin nicht in den Kader der Bundesrepublik Deutschland nominiert. Das erfährt sie wenige Wochen vor den Olympischen Spielen. Keine Entschuldigung, kein persönliches Gespräch, nur eine kryptische Mail des Bundestrainers. Ein harter Schlag für die zähe Kämpferin. So viel Energie, so viel mentale und finanzielle Vorbereitung für das Traumziel aller Athleten, die Olympischen Spiele. Alles für die Katz. Aber eine Frau, die harte Schule der Artisten durchlaufen hat, gibt nicht auf. Ausgesprochen mutig setzt Silke Pahn einen Schlusspunkt und beendet ihre Profisportlerkarriere. Ein offizieller Abschiedsbrief an den Bundestrainer besiegelt ihren Entschluss. Den Wettkampfsport hängt sie an den Nagel, neben ihre Medaillen. Sie geht jetzt ihre eigenen Wege. Neue, herausfordernde Aufgaben warten auf sie. Vorträge vor Studenten, geführte Bergtouren über Schweizer Alpenpässe, ein Buchprojekt. Und sie arbeitet viel als professionelle Ballondekorateurin mit Didier und einem verlässlichen Team. Ihr stabilstes berufliches Standbein mittlerweile. Im letzten Jahr haben sie das größte Labyrinth der Welt nur aus Luftballons gebaut, in einer riesigen Turnhalle in Belgien. Auch das macht sie stolz. Also beruflich war das für mich ein großes Ziel wie eine Weltmeisterschaft, weil das war etwas, das haben wir wirklich vorbereiten müssen. Wir haben es geschafft, wirklich auf den Zentimeter genau die Ballons nach Plan aufbauen zu können. Also es hat alles haargenau gestimmt und schlussendlich waren es über 100.000 Luftballons, durch die die Leute laufen konnten, um ihren Weg zu suchen. Ende Oktober. Eine überraschende Mail von Silke. Sie sei jetzt in einem wissenschaftlichen Team und seit Sommer offiziell Pilotin für ein Forschungsprojekt der Technischen Hochschule in Lausanne. Und es gäbe einen Wettkampf, den ersten Cybathlon. Das ist ein Wettkampf behinderter Sportler, die von Robotersystemen oder Mind Machines unterstützt werden. Klingt aufregend, andere Perspektiven auf einmal. Die Zugfahrt in die Schweiz ist schnell gebucht. Der überfüllte Schweizer Vorortzug hat die Pendler aus Zürich in Kloten ausgespuckt. Schon im Bahnhof ein großes Schild: Cybathlon. Der Fußweg führt hoch zu einer hell erleuchteten Eissporthalle. Im Vorraum drängen sich Wissenschaftlerteams aus allen Ländern rund um den Globus. Das Einchecken für den Wettkampf geht zügig. Silke Pan und ihr Mann Didier sind nirgends zu sehen. Hoffentlich ist nichts dazwischen gekommen. Etwas abseits sind eine Reihe von Laptops wie bei einer Versuchsanordnung aufgebaut. Kabelgewirr auf und unter den Tischen. Chaos. Am Kopfende sitzt ein junger Mann mit stoischem Gesichtsausdruck. Eine Gummihaube voller elektrischer EEG-Stecker auf dem Kopf. Das ist die Übertragung von Gedanken in einzelne Bits, in einzelne Kommandos. Er steuert damit so ein Computerspiel und lässt da seinen Avatar in diesem Computerspiel über einen Hindernisparcours laufen. Klingt futuristisch und nach Science Fiction, gehört aber offenbar in die Rubrik Grundlagenforschung, erklärt mir Dr. Moritz Grosse-Wentrup vom Tübinger Max-Planck-Institut ganz trocken. Er coacht als Projektleiter das Mind-Machine-Forscherteam. Das sind natürlich sehr komplexe Systeme. Das ist ein studentisches Team, das System entworfen hat. Und natürlich stecken auch im System noch Fehler drin, die ausgemerzt werden müssen. Aber das, denke ich mir, ist auch die große Herausforderung hier bei einem Cybathlon. Es muss halt zum Rennen funktionieren. Silke Pan tritt mit einem Exoskelett an, hatte sie am Telefon erzählt. Lebensgroße Roboterrüstungen, mit deren Hilfe Querschnittsgelähmte offenbar wieder gehen und sich vorwärts bewegen können. In dem Moment entdecke ich Silkes Partner Didier inmitten einer Gruppe von diskutierenden Wissenschaftlern. Nach den ernsten Mienen zu urteilen, scheint es ein größeres Problem zu geben. Wir haben alle jetzt schon mehrere Nächte nicht geschlafen und durchgearbeitet, weil wir haben die letzten Tage ein Problem nach dem anderen gehabt. Das ist einfach unglaublich. Wir haben mechanische Probleme, Computerprobleme, elektrische Probleme. Es hat nicht mehr aufgehört. Das Exoskelett lief nicht. Ich habe zwar jetzt nicht trainieren können, aber das ist jetzt erstmal Nebensache. 12.20 Uhr ist die Startzeit für Ihr Wissenschaftsteam angesetzt. Der Parcours? 60 Meter mit diffizilen Aufgaben. Ohne Hilfe in einen tiefen Sessel setzen, über schräge Rampen gehen, eine Tür auf- und zumachen. Alles aufrecht gehend in einem Exoskelett, einem halbschaligen, überall verkabelten Roboter, der per Knopfdruck und Tablet die Beine und Fußgelenke nach vorn bewegt. 3, 2, 1. Eine gute Technik von Silke Pan, sie geht rückwärts. Silke ist in dieser ersten Runde des Wettbewerbs gut im Rennen, bewältigt die Schrägen schnell und geschickt, schließt die Tür und bleibt auf einmal in ihrem Exoskelett abrupt stehen. Nix geht mehr. Verzweifelt tippt sie wieder und wieder auf das Tablet. Silke Pan kämpft mit den Tränen. Auch ein anderer Pilot ist gescheitert. Die Enttäuschung, dass sie den Parcours nicht bis zum Ende geschafft hat, ist ihr ins Gesicht geschrieben. Vorsichtig wird sie von den Gurten befreit und in ihren Rollstuhl gehoben. Nach der ersten Probe, Silke hatte gesagt, ich schaffe das nicht. Wenn du keine Beine hast, wenn du kein Gleichgewicht hast durch deine Beine, dann musst du immer durch deine Arme, deine Balance und dein Feeling kontrollieren. Für das Wissenschaftsteam der Eidgenössischen Hochschule Lausanne ist die durchtrainierte Athletin ein absoluter Glücksfall. Ein Freund hatte von der Ausschreibung erzählt. Pilotin für Forschungsprojekt gesucht, Größe 1,55, 45 Kilo, athletisch, Wettkampf erfahren. Alles passte. Man braucht trotzdem viel Kraft, auch wenn ein Exoskelett funktioniert mit Motoren. Und Silke hat viel Kraft durch den Handbike, durch ihr Akrobatenleben. Und sie hat ein wunderbares Gleichgewicht-Feeling und so. Ich denke, für Silke, das wird eine Chance sein. Offenbar gibt es ein Problem mit einem Tablet. Auch das zweite Rennen ist gelaufen. Der gleiche Defekt in der komplizierten Elektronik des Roboters. Das Exoskelett verweigert erneut seinen Dienst. Aber das sind erste Prototypen. Konstruktionsfehler müssen noch beseitigt werden, bevor die Roboter alltagstauglich sind. Die Piloten haben sich inzwischen im Vorraum der Eissporthalle zu einer improvisierten Pressekonferenz eingefunden. Silke Pahn fährt schwungvoll mit dem Rollstuhl rein. Ihr Forscherteam von der Eidgenössischen Hochschule Lausanne hat das Exoskelett in der Ecke aufgestellt. Behutsam heben viele Hände Silke Pahn aus dem Rollstuhl in die technische Vorrichtung. Ihr querschnittsgelähmter Körper wird behutsam an Gurten eingehängt. Langsam richtet sie sich auf. Unfassbar! Sie steht wirklich auf zwei Beinen, geht vorsichtig einen Schritt nach dem anderen nach vorn. Eine Träne rollt ihre Wange herunter, aber ihre braunen Augen strahlen. Kleine Funkelsternchen. Die Zirkusprinzessin. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.